mich geküsst in silberner Tropennacht. Ich kann diese Nacht nie wieder vergessen. Seit du mich geküsst, träum ich von der Tropennacht, von dir und dem Meer und schlanken Zypressen. Wohin mich das Schicksal treibt, ewige Sehnsucht bleibt. Ach, könnte ich dich wiedersehen, das wär ja so schön. Du hast mich geküsst in silberner Tropennacht. Ich kann diese Nacht nie wieder vergessen.